Tag, ich bin ein bisschen erschöpft. War mal hier, mal da, bin gerannt, bin getanzt. Es ist viel passiert und doch nicht viel. Wir kämpfen und wir treiben im Strom der Gezeiten. Wir sind hart und wir weichen, um das Höchste zu erreichen an jedem neuen Tag. Im Herzen trag. Ich hab schon vieles erreicht, darf ich stolz sein vielleicht, doch ich weiß, dass noch so vieles vor mir liegt und trotzdem kann ich's kaum glauben, dass ich da bin, wo ich jetzt gerade stehe. Ich bin doch eben erst geboren, mein Wasser hab ich schon hier verloren. Ich hab nie geglaubt, die Welt sich so schnell dreht. Wir kämpfen und wir treiben